Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 900, an Schiller. Heute Abend mit dem Boten sende ich den Aufsatz für Cotta, indessen grüße ich Sie schönstens durch Überbringern, den ich die chromatischen Akten zu holen nach Weimar schicke und durch welchen ich auch einige Nachricht von Ihnen zu erhalten hoffe. Wie ist das neuliche Drama abgelaufen und was ist sonst Merkwürdiges begegnet? Das Farbenwesen denke ich hauptsächlich dadurch zu fördern, dass ich aus den Akten das Brauchbare ausziehe, die unnötigen Papiere verbrenne, das Übrigbleibende in ein Format zusammenschreiben lasse und nach dem Schema in Ordnung lege. Es wird sich alsdann zeigen, dass schon viel getan ist und der Mut, die Lücken auszufüllen, wird zunehmen. Leben Sie recht wohl und gedenken mein, Jena, den 20. Mai 1803, G.